Ja, hallo, herzlich willkommen zum Uncast. Die Nummer 36 ist heute angesagt. Ach, das ging alles so schnell heute. Ich habe noch nicht mal das Headset richtig gerichtet und der Mo ist auch wie immer da. Hallo, Mo. Ja, hallo, Rio. Willkommen, liebenswerte Zuhörer und Zuschauer. Ja, wir haben wieder, wie immer, jede Menge neue Informationen. Und diesmal eine richtig geniales. Eine richtig geniale Sache. Sag mal. Leute, also passt mal auf. Was Wundervolles ist passiert. Ja, also. Mo hat jetzt auf seinem Motorola Milestone hat er jetzt tatsächlich Froyo drauf. Ja, ich meine, jetzt ist ja eigentlich, ja, wie wir schon gesagt bekommen haben, ist ja jetzt dieser Running Gag weg da. Ne? Du, jetzt hast du ja ein Update, ne? Nein, also jetzt pass auf. Also ich bin mit der Update-Politik von Motorola überhaupt nicht einverstanden, ja, weil ich warte schon so lange, ja, ich warte schon so lange und irgendwie kommt und kommt nichts. Wann kommt mein Gingerbread? Okay, also das Spiel fängt von vorne an. Du willst Gingerbread haben, ja? Auf jeden Fall. Du willst jetzt endlich dein Gingerbread haben. Genau. Andere haben das ja jetzt schon seit 2 Jahren drauf. Es wird Zeit, dass Gingerbread. Also ja, also ich will ja nicht deine Hoffnungen zerschlagen, aber du weißt ja, ne, Gingerbread wird es nie geben auf dem Milestone. Auch das habe ich natürlich beim Froyo gesagt. Also dann geht das ganze Spiel jetzt weiter mit Gingerbread. Du wirst dich noch wundern. Spätestens wenn Honeycomb drauf ist. Ja. Ich brauche zwar da eine Lupe und eine Pinzette zum Steuern, aber es wird drauf sein. Sehr schön. Wunderbar. Ja, aber du hast auch ein paar Probleme gehabt, ne? Oh je. Also, es war eine Odyssee. Eine absolute Odyssee. Ich meine, es sieht alles immer so toll aus. Du gehst auf die Motorola-Seite, sagst Update, ja, schließen Sie Ihr Handy an, bla bla bla, das übliche Gedöns. Ich mach's mal drauf und ja, warten Sie, bis es neu gestartet ist und hin und her. Und dann macht er schön brav das Update. Ja. Und er updatet. Und er updatet aber auch noch nach einer Stunde, weil er nämlich aus irgendeinem Grund endlos gelaufen ist. Ich weiß inzwischen auch warum. Aha. Also er lief roundabout, die ganze Zeit war also nur das Android-Logo am Hin- und Her-Schwenken. Ja. Und ja, nach einer Stunde habe ich gesagt, okay, da ist jetzt was faul. Ich muss jetzt doch versuchen, das Gerät auszuschalten. Weil eine Stunde dauert das niemals. Gesagt, getan. Also über den Schalter ging gar nichts, gar keine Chance. Ich musste das Akku rausnehmen. Das ist schon ein schlechtes Zeichen. Es ging gar nicht anders. Ja, eben, der ist irgendwie komplett abgeraucht. Mhm. Das Akku rausnehmen, das Akku reinsetzen. Dann war dasselbe Spielchen wieder. Ja. Ich habe also wieder halbe Stunde laufen lassen. Da habe ich mir gedacht, nee, das gibt's, das kann es eigentlich nicht sein. Ich habe halt gedacht, ja, vielleicht hat das Update von vorne begonnen oder so. Und ist auch schief gegangen. Dann nach 2, 3, 4 Mal Akku raus, rein, ist er dann gebootet mit Tonnen von Fehlermeldungen. Also ständig gab es ein Bildschirmreset, also der Bildschirm wurde schwarz, ja. Dann war das Bild wieder da, dann wurde er schwarz. Ich konnte es gar nicht bedienen, weil ja durch Zufall habe ich dann irgendwann mal tatsächlich geschafft, in die Einstellungen zu kommen und habe mal diese benannten Anwendungen, die alle abstürzen, einfach mal deinstalliert. Hat aber nichts gebracht. Letztendlich musste ich das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen. So, und jetzt die Begründung. Du musst dich jetzt festhalten. Das Ganze ist deswegen passiert. Motorola liefert ja das Gerät aus mit diesem Navigationssystem, mit dem MotoNav. Ja. MotoNav habe ich allerdings die Dateien für die Maps und so weiter, die habe ich ja gelöscht. Naja. Es war eigentlich nur noch das Basisprogramm drauf, welches ja logischerweise nicht mehr funktionierte. Ja. Und bei einer Neuinstallation oder bei dem Updaten hätte er jetzt die systemnotwendigen Zusatzdateien noch mit rübergeschoben auf den Telefonspeicher. Nur die waren ja nicht mehr da. Naja. Die waren ja gelöscht. Also lief er da in diesem Modus endlos. Also ich hatte wahnsinnig viel Glück, dass das Gerät... ehrlich gesagt, ich habe schon abgehakt. Ich habe schon gesagt, okay, das läuft jetzt nicht mehr. Ich werde jetzt ein Riesentheater haben. mit Rücksetzen der Werkseinstellung geht's im Moment. Es ist jetzt schon zweimal abgestürzt. Einmal hast du ja vorhin selbst mitbekommen. Ja. da konnte ich auch nichts mehr bedienen und manchmal habe ich diesen Blinker-Effekt, also dass das Bild manchmal schwarz wird. Ja. Möglicherweise hängt das ja damit zusammen, dass vielleicht die Installation, also das Update dann doch nicht 100% funktioniert hat. Das Problem ist jetzt natürlich, wie kann man das Update nochmal durchführen? Das habe ich auch überlegt, aber es geht nicht. Also wenn man das starten will, dann sagt er grundsätzlich, ist schon auf dieser Version. Ich habe keine Möglichkeit, das wieder drüber zu bügeln. Ich bräuchte jetzt theoretisch eine Versionsnummer höher, um wieder eine neue Installation machen zu können. Ach, jetzt deswegen wartest du jetzt auf Gingerbread. Ich warte auf Gingerbread, genau. Nein, also ich muss jetzt sagen, im Moment läuft es einigermaßen stabil, bis auf den kleinen Absturz vorhin. Wobei, das kann durchaus sein, ich habe also weise Webseiten rübergeschoben mit Google Chrome to Phone. Und vielleicht hat sie es dabei ein bisschen aufgehängt. Also ich muss auch sagen, es ist schon ein bisschen komisch. Ich war da zuerst ziemlich ungläubig, als du mir gesagt hast, du schließt das Handy jetzt an den Computer an für das Update. Ich so, was? Wieso denn das? Ja, weil normalerweise kommt das entweder über OTA, ja, also over the air, oder es ist eine Update.zip-Datei, ja, die man dann herunterladen kann irgendwo, ja, die irgendjemand gecrapped hat vom Server. Aber Motorola macht es ja anders. Da muss man offenbar sein Motorola an den PC anschließen und dort auf die Webseite gehen beziehungsweise Software installieren. Ich muss gleich erweitern, an PC unter Windows anschließen, ja, weil das funktioniert nämlich nur mit Windows. Das ist schon mal oder vielleicht auch mit Mac, aber mir ist im Moment nur Windows bekannt. Das ist also ganz, ganz übel. Das ist ja so ähnlich wie bei Samsung, wo man dieses Keys braucht, um eben das Gerät abzudaten. Es gibt auch einen Grund dafür. Der Grund liegt darin, dass innerhalb derselben Modellreihe auch inkompatible Modelle gibt. Ja gut, das ist ja nicht unbedingt ein Hindernisgrund. Ja, wenn ich es aber drauf schiebe, ja, ja, und von dort aus aktualisiere, dann kann es sein, dass das vielleicht drauf macht, obwohl er nicht soll. Ja gut, weil aber da kann ja... Bei die prüfen auf der Webseite von Motorola nämlich die Seriennummer, ob die kompatibel ist. Ja gut, das geht ja auf über OTA ja auch. Ja. Also das ist kein Problem. Die OTA kann auch die Seriennummer überprüfen. Ja. Warum sie es nicht gemacht haben, vielleicht aus Bandbreitgründen. Also ja, ich glaube eher, die wollen die Kontrolle behalten, was da drauf kommt, weil die anderen Updates werden ja zwar veranlasst von den jeweiligen Netzbetreibern, ja, beziehungsweise Firmen, aber die sind auf dem Google-Server gespeichert und die offiziellen Update.zip-Dateien, die kriegt man dann eben auch immer von den Google-Servern. Und möglicherweise hat es auch damit zu tun dann eben. Das sieht also du, ich muss lachen ohne Ende. Ja, schau mal bitte in den Text, was du geschrieben hast hier in der Dokumentation, was du geschrieben hast in der Motorola-Zeile. Insbesondere das Thema Milestone. Ich hätte gerne Minestrone bitte. Ja, ich hab mich verschrieben, ja. Milzetone. Oh, hast du ein Frühjahr Update für Motorola Milzetone? Das schreibst du jetzt 30 Mal, um schreiben zu lernen. Milestone. Wer ist dafür, dass Rio das 30 Mal schreibt? Nein. Er soll kurz tweeten. Nein, um zu niemand. Okay. Ja. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also es ist jetzt da. Im Moment scheint es zu laufen. Also eins muss ich ganz klar sagen, das Gerät ist erheblich schneller geworden. Also deutlich, wirklich spürbar schneller. Der Browser ist auch, muss ich sagen, erheblich schneller. Und wie gesagt, jetzt fehlt eigentlich nur noch Gingerbread. Ja, gut. Also ich meine, das war jetzt erwartet, dass es schneller ist. Man weiß ja, Froyo ist wesentlich schneller als 2.1, die Version 2.1. Und dass da noch ein Geschwindigkeitsschub gibt, ist klar. Nur ich hoffe, dass dein Handy dann aber auch wieder stabil läuft irgendwann. Ja, weil es ist ja auch wichtig. Aber jetzt wissen wir, warum das offenbar so lange gedauert hat. Es gibt massive Probleme bei Motorola mit den Updates. Sie müssen das anscheinend hier aus welchem Grund auch immer, über andere Wege vertreiben. Dann, wie du schon gesagt hast, Inkompatibilitäten in der gleichen Serie von Geräten. Dann hier dieses Ganze mit dem Motonav, das ist sehr skurril. Also kommt schon jede Menge zusammen. Jetzt kann ich mir vorstellen, warum das so lange gedauert hat. Die haben da jede Menge Probleme zu lösen gehabt. Ne? Dann sollen sie noch hingehen, ihren blöden Mist weglassen und das Gerät einfach auf Original, im Original-Auslieferzustand von Android belassen. Ja. Und dann brauchen sie nämlich nur noch die Hardware anzupassen und nicht irgendwelche Stopterspielchen mit Motornav oder so einen Scheiß zu machen. Das haben wir ja schon ein paar Mal, haben wir immer wieder, aber es ist aber tatsächlich vergessen so. Was. Das ist jetzt, wie gesagt, ich warte jetzt auf Gingerbread, da gucken wir mal, da wird es nochmal besser. Optimist. Ja, das werde ich. Ich werde jetzt jedes Mal sagen, Motorola ist scheiße, weil Gingerbread noch nicht da ist. Naja, aber Samsung macht gerade jede Menge Druck auf dem Markt. Ich hab aber noch was, Motorola, jetzt hier gleich weitermachst, ist ja eine Frechheit. Nein, eine Geschichte habe ich auch noch gemerkt, und zwar das Gerät wird bei Nutzung von GPS oder von, sage ich mal, Diensten, die sehr prozessorlastig sind, extremst heiß. Also es wird viel heißer als vorher. Ja, das war bei mir schon immer so. Nein, also es wurde zwar schon immer warm, aber das ist richtig heiß geworden. Also ich bin mal jetzt gespannt in der normalen Nutzung jetzt die Woche, ob auch der Akkuverbrauch sich geändert hat. Also ich weiß natürlich nicht, wie das bei dir vorher war mit dem Navigationssystem. Also wenn ich auf meinem Q1 das Navigationssystem anschalte, dann kann ich Spiegeleier drauf braten. So heiß wird das, ja. Ich habe schon Angst gehabt, dass sich das irgendwann überhitzt. So, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Naja, solange keine endlose Kernspaltung entsteht. Ja, genau. Aber jetzt Samsung hat da jetzt gesagt, sie bringen das Galaxy Tab Wi-Fi Only am 4. April. In England. Also in Großbritannien. In England, das hättest du ja aber jetzt sparen können, oder? Ja, in Großbritannien kommt. Aber das heißt, es ist ja schon mal in Europa und dann können wir vielleicht hier darauf hoffen, dass es dann auch bei uns an dem Tag rauskommt. Ja, Wi-Fi only, das heißt also die lang erwartete Galaxy Tab Version ohne 3G Zugang, sondern nur mit Möglichkeit eben über ein WLAN zu verbinden. Das wollen sehr viele Leute. Ich wollte das eigentlich am Anfang auch. Hab ja dann aber mich entschieden, ich mache trotzdem jetzt einen Datenvertrag, weil ich den dann später noch fürs Nexus S brauchen kann und so weiter und so weiter. Aber es ist tatsächlich so, ich hätte mir auch die Wi-Fi-Version, also die Wi-Fi-Only-Version gekauft, ja, wenn sie denn verfügbar gewesen wäre. Nicht umsonst ist die auch dann günstiger, klar, ja. Soweit ich gehört habe, soll das 399 Euro dann kosten. Mhm. Ja. Das klingt ja eigentlich, also für dieses, sag ich mal, hochqualitative Gerät, interessant. Also der Preis ist in Ordnung, wenn man überlegt, das Arcos lag bei 3,49 und 3,99, also für ein Samsung hätte ich die 50 Euro mehr sicherlich ausgegeben. Ja. Man muss es halt aber halt dann wirklich vor Augen führen, das Samsung Galaxy Tab ist ja hat ja einen Vorteil, dass es eben 7 Zoll nur hat und ziemlich kompakt ist, das heißt, man kann es überall hin mitnehmen, aber wenn man keinen 3G-Zugang hat, sondern eben nur Wi-Fi, dann ist man lange nicht so mobil. Das ist richtig. Es gibt aber, das habe ich jetzt auch schon von einigen Wi-Fi-Nutzern gehört, es gibt doch einige Dienste in Deutschland, um externe Wi-Fi-Hotspots zu verwenden, die doch weit verbreitet sind. Und das kostet auch nicht die Welt. Ja, richtig, richtig. Das stimmt schon, also, aber die muss man auch erstmal, da muss man erstmal in der Nähe von einem sein dann. Ja, wie gesagt, es gibt welche, die sind erstaunlich weit verbreitet. Das glaubt man gar nicht, wenn man sich die Karten anguckt, dann wird's einfach, das will man gar nicht glauben. Ja, jetzt gerade in Ballungsgebieten sind die sehr weit verbreitet. Ich meine, gut, natürlich auf dem Land so dritter Bauernhof von links, da wird man keine Chance haben. Aber in den Städten dürfte das wirklich ganz gut funktionieren. Da geht man halt mal für 10 Minuten einen Kaffee rein oder so. Ja, also die werden sich freuen, genau. Ja, zu Rio Bucks. Ja, geht man da rein, ja. Was vielleicht auch nicht schlecht wäre, da habe ich glaube ich schon mal gefragt, ob das nicht, warum man das nicht macht. Es gibt ja diese UMTS-Sticks, die für einen Betrag X als Prepay bei Aldi und was weiß ich, Vodafone und was es alles gibt zu kaufen, gibt. Warum man da nicht hingeht und eine gewisse Kompatibilität schafft. Ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe es nicht probiert. Vielleicht geht es ja auch jetzt schon. Ich glaube es aber nicht. aber das wäre doch eine Lösung für jemand, der das Gerät, sage ich mal, zu 99,9% zu Hause nutzt und vielleicht mal ganz selten mitnehmen möchte. Ja, naja, gut, okay. Das stimmt einfach schon. So einen Teil rein, dann hat man wenigstens UMTS. Ja. Gut, ich meine, das mit den Sticks, immerhin, das kannst du ja machen, wenn du die Version hast mit 3G, dann kannst du dann die Karte rausnehmen, die SIM-Karte, und in das Galaxy Tab reinmachen, dann kannst du es benutzen. Natürlich, ja, die Wi-Fi-Version. Du meinst jetzt, dass hier dann ein Gerät ist mit USB-Anschluss und dann steckst du dann. Ja, klar. Ja, das werden sie nicht machen, da können sie ja ihr Gerät nicht mehr verkaufen. Oh, nicht unbedingt. Ich meine, das ist ja nicht unbedingt sehr angenehm, wenn da so ein Knubbel dran ist. Ja, das stimmt allerdings. Aber so als, sag ich mal, zwischendurch mal Alternative, ja, warum nicht? Naja. Ich habe ein Video verlinkt von einer Invasion, Android-Invasion in Amsterdam. Was? Ja. Also ich muss schon sagen, manche haben doch noch gute Marketing-Ideen. Weil das ist wirklich schön gemacht, ein komplett blattgedrücktes, naja, ein komplett blattgedrücktes Auto, aber ein kaputtes Auto, ja, wo das genauso aussieht, als ob jetzt ein Android vom Himmel reingefallen wäre, alles zerquetscht hätte, und das sitzt dann im Auto und ja, so, ja, cool. Da. Richtig genial gemacht, ja, kann das Video mal angucken. Das qualmt da auch richtig, ne? Ja, das qualmt richtig und so, und das ist ein Marketing-Gag. Guck's mir mal an, während wir sprechen, also ja. Es ist wirklich geil. Ja, wir könnten es eigentlich mal in den Feed einblenden. Warte mal, ob ich das hinkriege hier. Moment. Nee, kriege ich hier. Ach, war ich jetzt unvorbereitet? Mist! Ich ja, mal wieder. Die Leute können es ja später anklicken und sich dann nachträglich anschauen. Das ist sehr, sehr nett auf jeden Fall. Okay. Ja. Yep. Okay. Mal später. Später. Aber du, wenn wir jetzt gerade dabei sind von Androiden-Bombardements, ja, ich habe die aktuellen Zahlen, wenn die dich interessieren. Ja, nur damit. Zahlen sind immer gut. Nicht Bettzahlen. Nein, ich sag dir, Zahlen sind immer gut. Input. Mehr Input. Also, folgendes. Derzeitige Aufteilung der Android-Plattformen oder Plattform-Versionen. Ja, sag ich mal, von 1.2010 bis zum 15.03.2000. Quatsch. Was erzähle ich denn hier irgendwas? Vom 1.10. letztes Jahr bis zum 15.03. Dieses Jahr. Ja? Okay. Und die Steigerung ist, ja, als allererstes Cupcake hat von 9,7 ist auf bis auf 3 gefallen. Prozent. Donut, also ist Cupcake ist 1,5, nochmal für die Leute, die es vielleicht nicht wissen. Ja. Donut, das ist die 1,6, das war ja eigentlich die weitverbreitetste Version am Anfang. Ja. Mit 16, von 16,4 auf 4,8 runter. Ja, danke. Ich bin bei der 4,8 auch dabei. Ja, macht ja nichts. Eclair von 40,4 auf 29 runter. Also es gibt immer noch sehr viel Eclair-Geräte. Eclair ist 2,0 bis 2,1. Ja, genau. Dann Froyo von 33,4%, haltet euch fest, auf 61,3%. Also das ist ein Wort. Ja. Und jetzt kommt wieder das Deprimierende. Gingerbread, seit dem 4.1. bis zum 15.3. von 0,4 auf 0,7 gestiegen. Und die Gingerbread 233 Version 1%, wobei es gibt keinen Referenzwert. Also 1% im Moment aktuell. Und Honeycomb mit 0,2%, wobei es auch zu verstehen ist, es gibt ja momentan eigentlich nur das Motorola Xoom, welches Honeycomb hat und das auch nicht überall. Genau, und Honeycomb würde ich auch nicht reinrechnen, weil das ja kein Handy-Betriebssystem ist, sondern ein Tablet-Betriebssystem. Und dann gehört es eigentlich gar nicht in die Statistik hier rein. Also es ist wieder eine schöne Grafik verlinkt, dank Android-Pit und... Aber es ist schon ziemlich ärgerlich, würde ich mal sagen, dass jetzt zum Beispiel dieses Gingerbread, was ja das aktuelle System ist, ja, dann doch so eine geringe Verbreitung bis jetzt hat. Ich meine, es ist noch nicht lang draußen, klar, aber das zeigt, dass die Hersteller da doch sich jetzt mal ein bisschen beeilen müssen, Ich kann ja nicht sein, dass die jetzt gerade auf Froyo gehen, während Gingerbread jetzt dann doch schon auf dem Markt ist. Und das ist schon ziemlich nervig. Ja, gut, mein Motorola ist ja auch auf Froyo gegangen, obwohl Gingerbread auf dem Markt ist. Nein, ich meine jetzt klar, bei den Elan-Geräten ist es ja klar, ja. Da ist es besser, man hat dann eben das Froyo als gar nichts, ne? Oder eben das weiterhin das Erklär. Nur bei neuen Geräten meine ich jetzt. Es gibt jetzt noch neue Geräte, die angekündigt werden und rauskommen werden mit 2.2. Das darf nicht sein. Ja. Ja, aber dasselbe hatten wir ja auch bei 2.1 und 2.2 gesagt. Ja, denk aber mal an das Arkos. Da haben wir auch geschimpft, warum kommt das Arkos mit 2.1 raus? Wobei man fair sein muss, die haben ja schnell reagiert. Die haben schnell reagiert, genau. Trotzdem denke ich, dass ich kann durchaus die Leute verstehen, die verlangen, dass Google da sich dahinter klemmt und dafür sorgt, dass Druck ausübt und dafür sorgt, dass eben die neuen Geräte auch nur mit dem neuen Android kommen. Und nicht etwa mit älteren Versionen. Mhm. Und ja, gut, vielleicht soll sie ja nicht so einfach können. Also können doch, ja einfach hier Druck aufbauen. Doch, die können, ja, sehr wohl können die Druck aufbauen. Die haben nämlich dieses with Google, diese Lizenz, die es gibt. Marketplace und Google Mail und so weiter kann man als Firma nur dann einbauen oder nutzen, wenn man eine Google-Lizenz nimmt. Und mit dieser Lizenz sind einige Voraussetzungen gegeben. Also es wird zum Beispiel genau festgelegt, was muss das Gerät können? Was muss eingebaut sein? Ja, und so weiter. Zum Beispiel gibt es kein Gerät, das eine Zulassung bekommt, also eine Lizenz bekommt von Google, welches kein GPS eingebaut hat. Ja, das ist also zum Beispiel eine Voraussetzung. Genauso ist es zumindest bisher die ganze Zeit gewesen mit dem 3G. Ach, das ist wohl ein Grund, warum das Samsung-Tablet eben mit 3G kommt. Und bisher die ganze Zeit, wie die das jetzt machen mit der Wi-Fi-Only-Version, das ist auch noch interessant, ob das überhaupt ein Modell ist, das dann eine Lizenz hat von Google. Ja. Ja, und so könnten die dann natürlich auch die Lizenz abhängig machen davon, wenn zum Beispiel eine Lizenz für ein neues Gerät vergeben wird, dass dann eben auch die neueste Version bei Erscheinen drauf sein muss, ansonsten gibt's keine Lizenz dafür. Und dann können die das zwar rausbringen, aber ohne Marketplace und ohne Mail. Und das werden die Anbieter natürlich nicht tun, die Großen, das können sie sich gar nicht erlauben. Und deswegen würden die dann Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um eben dieses Gingerbread vom Verkaufsstart draufzukriegen, damit sie die Google-Lizenz erhalten. Ja. Also die Lizenz, da hätte Google ein richtiges Mittel, um heftig Druck auszuüben, hört sich ganz böse an. Deswegen machen die es offenbar auch bei Google nicht. Aber, wie gesagt, die Stimmen mehren sich, dass das doch bitte so gemacht werden soll, weil es ist nun halt mal auch für Android, ich sag's immer wieder, schädigend, wenn teilweise hier mit Uralt-Dingern rumgepflastert wird. Und dann kommen die Leute ins Geschäft, nehmen sich das neueste Handy, das ist gerade rausgekommen, machen das an und dann haben sie eben eventuell ein System drauf, das nicht mehr zeitgemäß ist und dann, ja, dann war's das und ja, das war dann Android, ne, für die. Das muss man immer bedenken. Und das war es dann möglicherweise auch für die Firma. Ja. Also da sollte man sich schon dahinter klemmen. Also wenn ich Google wäre, dann müsste ich ganz, oh, was würde ich machen, wenn ich Google wäre? Genau. Nein, aber da müsste man sich schon dahinter klemmen. Da würde ich schon dafür sorgen, dass die Lizenzvergaben strenger sind. Ja. Und dann eben eben aktueller gehalten wird. Ja, aber zum Thema Geschwindigkeit und, sag ich mal, aktuell und marktgerecht und so weiter. Es gibt eine Studie über das Thema Surfen über Smartphones. Mhm. Jetzt halte ich fest, wer in dieser Studie eindeutig der absolute Sieger ist. Lass mich ran. Android. Ja. Bitte was? Android. Richtig. Ja, yeah, woher muss ich das? Das sind meine metallischen Fähigkeiten. Ich bin der nächste Yuri Keller. Und zwar das zweitschnellste System. Was ist das? iOS. Ganz genau. Aber die Differenz darunter ist sehr interessant. Google Android ist 52% schneller als das iPhone 4. Mhm. Ja, genau so ist es. Wir wollten ja eigentlich das Thema iPhone nicht unbedingt hier. Aber wenn man solche Schlagzeilen liest, dann muss man die einfach mal mitteilen. Das ist doch schon für die Seele, ja. Das schöne, Schöne Streicheleinheit für die Seele, ja, genau. Das sind Streicheleinheiten, die genau. sehen. Und wir sind ja auch nicht fertig. Ich meine, das System wird ja mit jeder Version wiederum schneller. Ja. Getestet wurde übrigens das Google Nexus S mit Android 2.3, also mit Gingerbread, und das iPhone 4 mit iOS 4.3. Okay. Und das 4.3 ist wohl bemerkt schon das geupdatete, also mit diesem neuen, wo angeblich schneller ist, schneller geworden ist. Ja. Also sehr schöne Nachrichten sind ja. das. Finde ich gut und das wird einige, sag ich mal, Steve Jobs Freaks jetzt wieder so eine Ohrfeige verpassen. Na, die hören den Uncast sowieso nicht. Die hören den eh nicht genau. Aber ich muss schon sagen, das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte, zumal man ja vorher immer gehört hat, dass Android so langsam wäre im Browser. Im Vergleich, ja. Also das sieht man dann auch, dass das mehr oder minder so ins Land der Märchen zu verweisen ist, dass es eben nicht so ist, dass es eben nur so gefühlt ist, weil man etwas eben so fühlen will, ja. Also wenn ich dann etwas rangehe und sage, ach, das ist doch Mist, das ist doch total lahm, dann ist es auch lahm, dann fühlt es sich gleich doppelt so lahm an, ja, weil halt, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man so Webseiten aufruft und so weiter, ist es eben, wenn man das nicht misst, ist es eben gefühlt. Ja, wobei wir können das eh nicht so einfach feststellen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ja. Diese Studien, die beruhen ja auf Zugriffe in die mehrere Tausenden. Ja, also genau. Wir reden ja nicht jetzt, ich rufe eine Webseite auf, mein Kollege mit seinem iPhone ruft eine Webseite auf, und dann gucken wir, wer schneller ist. Das ist Quark, weil erstens kommt es darauf an, wie schnell kann die Seite überhaupt abgerufen werden von meinem Provider. Wie stark ist die Seite im Moment ausgelastet? Dann kommt es darauf an, was ist momentan in der Seite alles drin? Wird da Flash geladen? Was wird da überhaupt geladen? Also einen einzelnen Vergleich zu machen, ist Blödsinn. Das funktioniert nicht. Wenn, dann muss ich sag mal, Zehntausende von Webseiten nehmen und diese Zehntausende von Webseiten über 100, 200, 300 Geräte analysieren. Mhm. Und dann kriege ich auch Werte, die realistisch sind. Und da kommen wir halt eben auf diese 52% oder 54%. Was habe ich gesagt? Also, auf jeden Fall. Ja. Stimmt schon. So einfach ist es natürlich nicht, ja. Und deswegen ist es halt eben auch mit diesem Gefühl und so. Das kann man dann auch immer, das merkt man ja immer wie dem, das ist aber, meins ist aber besser als deins. Ja, natürlich ist meins besser als deins, ja, weil, ja, selbst wenn ich ein Android-Handy habe mit 2.2 und du hast eins mit 2.2, meins ist besser, ja. Nein, meins ist besser, weißt du, ich habe D1, D2, plus unter anderem auch. Und mein Handy ist stärker als dein Fox, ja. So, bevor... Hast du schon tiefer geleckt? Badesalz haben wir jetzt auch abgegrast. Ja, Badesalz zitiert. Das war Chagan und Alda. Das war... genau. Mundstuhl. Entschuldigung, liebe Leute vom Mundstuhl. Ja, also Entschuldigung, ja, Mundstuhl natürlich. Nein, das war Werbung für die Jungs. Übrigens, Mr. Notches hat gerade eben über Bass geschrieben. Oh nein, der Mo hat aufgeholt. Ich habe nur 2.3.3. Was? Das kann ja nicht sein. ja, so ist das. Jetzt kannst du damit jetzt dein Wochenende verbringen, ja, dich einschließen in dein Zimmer, im Dunkeln weinen und dann. Wo hat der Notch das gepostet? Also bei mir ist es nicht drin, was? Bei meinem Post, das ich für die Sendung eben gemacht habe auf Google Buzz. Ach so, als als Kommentar, ja. Kommentar. Ach so. Ja, so. Ja. Was haben wir noch? Wir haben das Motorola Atrix. Kommt ebenfalls in Großbritannien im Juni. Das Atrix, das Dual-Core-Handy von Motorola, das man überall verwandeln kann, sofern man den Dock dabei hat. Dann steckt man das hinten rein, hat ein vollwertiger Laptop mit Bildschirm und allem drum und dran. Ja, es gibt übrigens noch mehr Docks dafür, also jede Menge Sachen gibt's dafür. Aber das beeindruckendste Dock ist natürlich der Netbook, was ich schon erwähnt habe, wo man dann hinten quasi das Handy reinsetzen kann und das ist dann der Prozessor praktisch, das Grundsystem und da ist dann Bildschirm und so weiter dran. Über Sinn und Unsinn von dem Ganzen, klar, lässt sich natürlich wieder streiten. Auf jeden Fall, das Teil kommt, schnell ist es, ob mit oder ohne Dock, das steht fest. Und wird sicherlich seine Abnehmer finden, sofern Gingerbread drauf ist. Ja, ich habe mal eine Frage an Notches, ja, weil du jetzt so schön gepostet hast. Gingerbread hast du auf dem Motorola oder was? Wenn ja, wie hast du das drauf gemacht? Na, ich glaube, wenn ich das noch richtig weiß, er hat das über Twitter rausgehauen letzte Woche. Wenn ich das richtig weiß, hat das auf dem Desire, wenn ich das richtig ach weiß. So, ja, ach so, ach so, 3.3 auf dem Desire. Ja. Ja, da ist aber AdSense drauf und du weißt ja, AdSense, das ist ja auch, ne? Das ist ja dann kein Gingerbread mehr, das ist dann, ja, AdSensia oder sowas. Nicht, wenn er es gerootet hat, ja. Das wissen wir nicht. Also, VLC hast du geschrieben als Beta. Ja, noch nicht. Ja, in zwei Monaten. Komm. Aber du hast hier so einen kleinen Sprung gemacht, kann das sein? Was? Nein, Atrix? Oh, und dann ist VLC. Ach, echt? Ja. Okay. Ja, tatsächlich ist es so, dass das in so circa 2 Monaten erwartet wird, die erste funktionsfähige Beta des Videolan-Clients, des Bekannten, mit Möglichkeiten des Streamings auf Android. Da warten wir ja eigentlich schon lange drauf. Dass eine gute, funktionsfähige Version kommt. Das habe ich mir auch erst gedacht. Ich habe ja schon... Würde sagen, also die haben ein bisschen was geändert. Die sind jetzt übergegangen in C, beziehungsweise C++, um das Ganze besser zu optimieren. Und, was auch sehr schön klingt, es soll wohl ab 1.5 schon gehen, also wirklich schon in den niedrigeren Android-Versionen verfügbar sein. Also, weißt du, ich bin momentan nicht ganz so mehr so begeistert von VLC. Erstmal war es ja eine richtige Schmach, dass sie überhaupt probiert haben, VLC auf dem iPhone als erstes rauszubringen. Ist ja dann rausgeflogen, weil die GPL-Lizenz eben nicht mit dem Market-Modell kompatibel ist, das Apple anbietet. Aber jetzt dann quasi als Ersatz den VLC auf das Android rauszubringen. Ja, zu sein ist nicht schön. Ja, und dann auch noch mit so einer riesen Verzögerung, also Beta in 2 Monaten, sehr schön, klasse. Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, bei mir ist mittlerweile sogar unter Linux das VLC weg, ja, weil es wurde von Version zu Version, also ich kann jetzt nur über Linux sprechen, ja, von Version zu Version unter Linux instabiler geworden. Zuletzt ist das Ganze regelmäßig abgestürzt, ja, hat Probleme verursacht beim Abspielen von Videos, so dass ich jetzt auf einen SM-Player umgestellt habe. Mhm. Nennt sich SM-Player? Ja. Was weiß ich, was das SM war. Ja, es kommt auf an, was für Videos du dir anschaust. aber auf jeden Fall, den nutze ich jetzt und der ist, dann sieht man erstmal den Unterschied. Der spielt auch relativ alles ab, fast alles ab und ist aber wesentlich stabiler als VLC. Und da sieht man es auch, also ich bin eigentlich langjähriger VLC-Nutzer und habe das beobachtet, dass jetzt schon seit fast 2 Jahren, wie jetzt sich die Versionen auf Linux immer weiter verschlechtern und verschlechtern und es funktioniert einfach nicht mehr richtig. Dann eben auf iPhone war es auch mehr so, durchwachsen. Ja, die Benutzer dort waren einfach nur deswegen begeistert, weil es der einzige Player ist, der überhaupt irgendwas abspielen konnte, ja, was nicht Apple-Format war. Aber das ist ja jetzt, wie gesagt, das wurde ja als nicht tauglich erklärt für den App Store. Und jetzt auf dem Market, klar, kann man das natürlich machen, aber ist immer ehrlich, in 2 Monaten. Mittlerweile gibt's Firmen wie eben zum Beispiel Samsung, ja, und anderen, die haben mittlerweile in ihr Systeme, in dem Android, was auf diesen Geräten drauf ist, bereits einen modifizierten Player drin, so dass noch mehr Formate abgespielt werden können. Dann muss man nur mal auf den Marketplace gucken, Android Market, da findet man mittlerweile Dutzende von Playern, ja, die alle möglichen Formate abspielen, unter anderem, ich weiß nicht mal genau, wie der heißt, einer, der wirklich so gut wie alles kann. Also eigentlich, ich muss ganz knallhart sagen, eigentlich brauchen wir VLC auf dem Android nicht mehr. Sorry. Brauchen wir nicht mehr. Und ich bin davon überzeugt, dass das am Anfang vor allem, ja, der Beta, klar, da kann man es noch verstehen, aber dass es eine relativ instabile Sache wird. VEC-Entwickler können mich gerne Lügen strafen und eine perfekte, stabile, exzellente Version rausbringen und dann werde ich die natürlich sofort installieren und dann würde ich auch gerne dafür ein oder zwei oder drei Euro dafür löhnen. Ja. Ich würde sagen, warten wir es mal ab. Also ich gucke mir auf jeden Fall die Beta mal an, wenn sie da ist. Ich werde dann auch darüber berichten in der Sendung, weil ich bin noch nicht ganz so weit abgekommen von VLC, wie es bei dir der Fall ist. Mhm, noch ist es für mich so einfach ein Universal-Streamer. Mhm. Mit einem muss ich dir recht geben, ich habe also auch unter Ubuntu öfters mal Probleme mit dem VLC, dass ja, also er auf einmal nur noch einen Ton bringt, kein Bild mehr und sowas. Ja, oder die Ogvorbis-Unterstützung. Also Entschuldigung, auf Linux Ogvorbis so schlecht zu unterstützen, nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Sorry. Mhm. Naja, also warten wir es ab und freuen wir uns drüber oder nicht. Such's dir aus. Ja, genau. Aber mir fällt noch ein. Wir hatten mal das Thema 3D, wie du dich erinnerst. Ja. Mhm. So, also ganz selten. Ganz selten, weil wir ja auch sagen, 3D muss nicht sein, aber ja, anscheinend ist da mehr Nachfrage, als man denkt. Mhm. Also es sind immer mehr Leute, die anscheinend Verlangen haben, ihr Telefon in 3D zu genießen. Hm. Skepsis macht sich breit. Skepsis macht sich breit, weil es kommen nämlich immer mehr Anbieter. Ja, das unter anderem jetzt für den Notch, der wohl ein HTC hat. Ja, es gibt jetzt oder es kommt ein HTC und das HTC hat tatsächlich 3D. Oder 3D, kann man auch sagen. Und zwar ist es HTC Evo 3D. Wow. Also 3D? Nee. Also ich gebe euch mal einfach mal ein bisschen Informationen. Also da ist ein 4,3 Zoll Autostereoscopic 3D Display. Wow. Hat die Auflösung von 960 x 540 Pixel. Die Namen, die die als erfinden, ist da. Ja, interessant, ja. 1,2 GHz Dual Core. Das ist sehr gut, ja. Das ist sehr gut, genau. Und zwar ein Qualcomm 8660. Ja, ausgezeichnet. Wird ausgeliefert mit Android 2.3, also mit Gingerbread. Ui. So wie mein Motorola nächste Woche. es sind zwei 5-Megapixel-Kameras. Korrektur. Eine 5-Megapixel-Kamera und eine... Nein, das müssten zweimal 5 Megapixel sein und einmal eine 1,3-Megapixel-Frontkamera. Ja, richtig, weil es ja 3D ist. Du genau, hast absolut recht. Das ist eine zweifache 5-Megapixel-Kamera und nochmal eine Frontkamera mit 1,3 MP. Genau. 1 GB RAM. Aha. Dann 4G-Support. Jo. Also das ist durchaus erfreulich. Mhm. 1080p Video-Output über HDMI möglich. Mhm. Bei 3D-Videos sogar 720p, das ist erstaunlich. Ja. Also da war ich sehr erstaunt, als ich das gelesen habe. Und 1730 mAh Akku. Ja. mAh-Stunde, ne? Also. Okay. Also im Großen und Ganzen macht es einen sehr, sehr robusten Eindruck. Auch von der Ausstattung her. Aber wir können wieder drüber streiten. Brauchen wir 3D oder nicht? Aber weil du vorhin so schön gesagt hast, ja, weil die Leute scheinen das offenbar zu mögen, weil ja die Firmen so viel rausbringen, das hat nicht unbedingt zu bedeuten, ja. Wenn ich mal angucke, was es schon an 3D-Fernseher gibt mit Brille, ja. Ja, das ist ja viel zu teuer. Da gibt's ja zu teuer und dann, wer will so eine doofe Brille anziehen? Ja, ja, da gibt's ja mehr verschiedene 3D-Fernseher, als es Kunden gibt für das 3D. Das ja. Weißt du, was das Witzige ist? Also den Artikel, den ich jetzt hier verlinkt habe. Das Bild, ja, würde darauf schließen, dass man für dieses Gerät vielleicht eine Brille braucht. Was natürlich ist. Was hat, so, nach dem Motto, ich guck mal, wo hätte ich mich erstmal meine Brille aufziehen. Oh Mann. Blue aber denn so, Brille aufgezogen, Handy rausgezogen. So weit kommt's noch. Nein, also man braucht natürlich keine Brille. Das ist nach dem geklauten Konzept von Nintendo einfach übernommen. Harte Worte. Harte Worte, aber es ist so. Was natürlich, was viele, viele sagen ja immer, ja, warum macht man das nicht auf dem großen Bildschirm, das Konzept, das funktioniert leider nicht. Ja, das funktioniert nur auf eine entsprechend kurze Distanz mit einem relativ kleinen Display. Also man kann jetzt nicht einen riesengroßen Fernseher nehmen und es dort genauso realisieren. Das ist einfach physikalisch so nicht möglich. Es ist vielleicht noch nicht... Noch nicht möglich, das zufriedenstellend zu machen. Also nicht über dieses Konzept. Das würde auf große Distanz mit einem großen Fernseher nicht funktionieren. Okay, gut. Aber lassen wir das mal. Das wird jetzt zu arg ausschweifend sein. Aber. Richtig, wir sind ja keine Entwickler, wir sind ja nur Schwätzer. Ja, genau, danke. wir werden nichts machen. Also zu dem Update für Motorola Flipout. Ich habe es mal durchgelesen. Ja, das ist nicht wirklich ein Update. Ja, ich wollte es gerade sagen. Nein, das ist, aber trotzdem ist es, wir haben ja die ganze Zeit gesagt, ja, das Flipout, da, das ist irgendwie so, ja, da kommt gar nichts mehr, das interessiert sich keiner mehr dafür, aber jetzt werden wenigstens Bugs ausgebügelt und es kommt so ein kleines Zwischenupdate, aber es wird natürlich kein größeres Update auf ein anderes System geben. Kein Froyo, also das nochmal ganz klar hier gesagt ist, sondern es geht nur darum, ein Bug-Update zu machen, also eine Zwischenversion, sage ich immer. Wir haben übrigens eine Antwort von Mr. Notches. Ist ein geroutetes HTC Desire ohne das wunderbare HTC Sense, schreibt er. Hey. Sein ganz leicht modifiziertes, langes Gingerbread-ROM, das ganz viel internen Speicher für Apps freihält. Bis Gingerbread auf Milestone gibt, habe ich 3.9 Lollipop. Ja, allerdings. Oh Mann. Okay, also das war jetzt ein Schlag für mich in die Fresse. Danke, Mr. Rogers. Aber ich habe sowieso schon... du wirst dich noch wundern, Mr. Rogers, ja, wenn ich demnächst mein Nexus S zucke oder so. Dann wirst du aber Augen machen. Hör auf, ich hab's immer noch nicht, ja. Ja, vielleicht habe ich es ja vor dir. Warte mal ab. Offenbar, ich weiß, steht zwar hier gar nicht auf dem Thema, aber offenbar ist es tatsächlich so, dass es, dass die ungebrandete Version noch überhaupt gar nicht lieferbar ist und dass alle Firmen, die das momentan bis zum Zeitpunkt gestern, heute habe ich noch nicht geschaut, bis gestern das Teil verkauft haben, wohl die Vodafone gebrandete Version verkaufen. Und die wollte ich ja eigentlich nicht haben, ja. Es ist zwar immer noch nicht ganz klar, ob da wirklich oder was da jetzt geändert wird von Vodafone. Es gibt auch noch Gerüchte, die sagen, nein, das ist Vodafone tut die auch nicht branden, aber angeblich soll ein Vodafone Bootloader da drauf sein. Und nö, tut mir leid, will ich nicht. Und deswegen warte ich dann halt eben auf die ungebrandete Version und die ist immer noch nicht draußen, ja. Wunderbar, danke. Da werden wir warten und einfach warten und warten und warten. Wir reden ja auch, das Display ist auch so ein Thema. Ich hätte ja unwahrscheinlich gern eher das Super AMOLED Display. Und du hast ja gesagt, dich würde es nicht stören, jetzt dieses Super LCD. Ja, nicht stören würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ich... Aber du nimmst es in Kauf. Ich nehme es halt zähneknirschend in Kauf. Ich hätte auch gern das Super AMOLED Display, weil das einfach fantastisch aussieht. Und das andere ist halt eben, auch wenn es sich Super LCD nennt, ein bisschen besser ist als ein normales LCD-Display, ist es aber halt, ja, ein LCD-Display. Und kein AMOLED. Ja. Also, ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich hätte ja auch gern ein Gerät, was ein original Android drauf hat. Ja. Und ich spiele jetzt wirklich auch mit dem Gedanken, irgendein Gerät zu kaufen, es dann tatsächlich zu routen oder halt einfach eine rein original Google-Gerät zu kaufen. Und da bleibt ja eigentlich nur das Nexus S oder halt eben das Nexus One, aber das ist mir schon zu alt. Man kämpft wirklich mit sich. Yep. Wem sagst du das? Gern das Super AMOLED, also... Das ist für mich, wenn es jetzt kommen würde mit dem Display, dann würde ich es vielleicht sogar kaufen jetzt. Naja. Aber das, naja. Sag mal, was ist denn... Gucken, was noch kommt. Sag mal, was ist denn Freescale in Verbindung mit dem mit Smart Mobile Devices? Gute Frage. Das weiß ich selber nicht so genau. Und zwar, nein. Das ist einfach eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Es geht, und zwar werden da Funktionen und Möglichkeiten dargestellt, was man so mit Smart Mobile Geräten beziehungsweise mit Tablets alles so machen kann. Und diese, was, hast du das Video schon gesehen? Nee, ich ruf's gerade auf. Ja, also es ist irre, was da gezeigt wird. Das würde ich mir gern sofort auf der Stelle wünschen, weil da wird die Smart Mobile Technologie, wird ja, da wird alles miteinander verknüpft, ja, vom Autofahren bis zum, ja, bis zu der Tür aufmachen in der Wohnung. Und ja, das ist einfach eine super nette Darstellung. Ich habe aber was gelesen, dass da wohl irgendeine Verbindung gegeben soll, auch zu Sony. Weil das Gerät kann nämlich auch als Spielkonsole verwendet werden. Okay. Ja, ist schon richtig verstanden. Und es gibt auch, oder da ist auch ein Bild aufgetaucht, das habe ich jetzt hier leider nicht drin, scheiße, müsste ich jetzt suchen, ob ich das nochmal finde. Wo man auch diese, wo man auch, ja, Spielsteuerkreuz und so weiter sieht bei dem ausgeklappten Gerät. Okay. Welches einem unwahrscheinlich an die Sony-Geräte erinnert. Mhm. Also, es ist eine Fiktion, sage ich mal. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon eine Verkaufswerbung ist. Aber es ist genial, die Idee. Und es ist, ja, es ist schön in Szene gesetzt. Also man muss es angucken. Es macht wirklich Spaß, diese Videos sich reinzuziehen. Es gibt Take 1 und Take 2. Es gibt auch ein 3 und 4. Aber da ich den jetzt nicht selbst schon gesehen habe, habe ich die erstmal weggelassen. Okay. Also Take 1, 2 sind verlinkt und über diesen Link kann man dann auch 3 und 4 noch sehen. Mhm. Aber es ist klasse, es macht Spaß zu gucken und es ist eine schöne Werbung. Mhm. Na gut. Man sieht auch nicht unbedingt, was für ein System da genau drauf ist. Wobei ich tippe drauf, das sieht für mich aus wie Android. Also was man sieht, erinnert an Android, ich sag's mal so. Na gut. Muss ich mal erstmal. Dass da auch irgendeine UI drauf ist oder so. Muss ich mir mal die Videos erst richtig angucken und dann weiß ich vielleicht auch, was es damit auf sich hat. Die Kategorie, die unnötigsten Apps der Welt, haben wir heute. Die Bild-App. Die Bild-App, ja. Und zwar, ich meine, ich durchfasse ja immer so die News. Ist ja klar, ne? Wir schwasten ja alle beide immer so. Ja. Und überall steht, oh toll, die Bild-App ist da. Aha. Als allererstes, ja, das Letzte, was wir brauchen, ist, dass dieser Schund auch noch auf Android kommt. Eieiei. Hast du gewusst, neutraler, bitte, ja. Okay. Du möchtest nicht, dass Qualitätsjournalismus auf Android kommt, ja? Qualitätsjournalismus. Genau, also Journalismus in höchster Qualität, das heißt Zeitschriften, die halb Deutschland liest und keiner weiß so genau warum, kann man jetzt digital haben und kann, übrigens kostenpflichtig, ja, für als Ersatz für solche Apps wie zum Beispiel NTV oder Stern, die übrigens nichts kosten. Ja, und die Tagesschau-App, die ist auch kostenlos. Und die Tagesschau-App soll damit auch ersetzt werden, so nach dem Motto, wie kriegt man Scheiße auf sein Android? Nein, tut mir leid, also wo ich gelesen habe, Bild-App, habe ich mir gedacht, nö, jetzt kommen die auch noch angedümpelt und wollen irgendeinen Scheiß da reinmachen. Also für mich ganz klar die unnötigste App der Welt. Ja, also man muss aber fair bleiben, ne? Also ich muss schon sagen... Nein, ich hasse Bild. Ja, das ist schön, aber ich meine, gut, sie ist auch die meistgelesene Zeitung in Deutschland. Es gibt sicherlich auch Leute, die das richtig finden und ja, ich meine, das ist halt so die allgemeine, sag ich mal, Mainstream-Zeitung. Und ja, wenn man Propagandajournalismus mag, und, dann kann man die Bild ja lesen. Also jetzt hör aber auf, okay? Ich möchte wirklich mal sagen, das kannst du so nicht bringen. Ja, das kannst du so nicht, okay, nicht sagen. Also gut, liebe Bild-Zuhörer, tut mir leid, ich nehme alles zurück. Also das finde ich nicht ganz korrekt, weil eben auch die Bild-Zeitung halt auch, sagen wir, Nachrichten hat, die Leute lesen wollen. Und wenn wir jetzt vom Mainstream, wenn wir haben wollen, dass Android Mainstream wird, dann müssen wir natürlich auch akzeptieren, dass so Mainstream Zeitungen da drauf sind und ganz ehrlich gesagt von Schund oder sowas oder Propaganda oder sonst irgendwas, da kann eigentlich keine Rede davon sein. Ja, die Bild-Zeitung hat schon eine Berichterstattung, die schlägt natürlich als mal über die Stränge, und ich finde es ganz gut, dass es auch da heftige Kritik immer gibt gegen die Bild-Zeitung, ja. Und ich werde garantiert diese App nicht installieren, ja, und ich finde sie in dem Sinne unnötig, ja. Aber okay, gut, wenn die jetzt halt jemand möchte, bitte sehr. Ich glaube, dass man mit der Tagesschau-App beispielsweise oder mit den anderen Apps, die du erwähnt hast, Spiegel war das, glaube ich, ja. Stern, ja, dass man damit dann vielleicht... Oder NTV, also die ja, habe ich auch... NTV drauf. Vor allem, NTV ist sehr, sehr gut, richtig, dass man da vielleicht dann doch besser bedient ist. Dann also, das ist, sag ich mal, meine persönliche Meinung und stellt in keiner Weise irgendwelche allgemeine Meinungen dar, das mal gleich gemeint, aber für mich ist es die unnötigste App der Welt. Flash Player ist für viele auch die unnötigste App der Welt. Und find die gibt es jetzt in Version 10.2. Ja, und zwar Flash Player 10.2 ist wie versprochen jetzt veröffentlicht worden. Da werden sich die Honeycomb-Besitzer bis an die Decke freuen, weil erst jetzt ist nämlich Flash überhaupt erst möglich auf Honeycomb. Grundsätzlich ist zu sagen, ich habe jetzt durch mein Update vom Motorola ja gleich die ersten Sachen genießen können und muss sagen, gut gemacht. Also es läuft flüssig bei mir. Und stabil vor allen Dingen. Und auch das Update von C1 auf 10.2 auf meinem Arcos, habe ich gemerkt, läuft erheblich stabiler. Also die haben da wirklich was getan. Angeblich sind die Systemvoraussetzungen schärfer geworden. Kann ich jetzt allerdings nichts dazu sagen, weil, wie gesagt, mein Arcos ist eigentlich flüssiger geworden. Also, was mich verwundert hat, ist bei mir, als das Update ankam, gab es eine Warnung. Moment, vielleicht kann ich das mal noch nachvollziehen. Da gab es bei mir eine Warnung beim Update und im Text in der Beschreibung von der App, weil also der Flash Player wird ja als normale App nachinstalliert. Moment, wo steht es hier? Dass das Gerät also nicht, dass dieser Release hier nicht geeignet ist für Android 3.0 Geräte ohne Update zu 3.0.1, also zu Tablets und also zu Honeycomb, und das steht hier auch eine Warnung, dass diese Version nicht geeignet ist für Android 3.0.1 Tablets. Genau. Das war sehr seltsam. Nee, also dann muss ich sagen, ich habe jetzt gerade die Webseite offen. Ja. Hier steht, this is a finished production quality release for Android 2.2, 2.3 devices and a beta release for Android 3.01 Tablets. Okay. Please check with your device manufacturer oder Also bei mir anscheinend gibt es da Unterschiede in der Beschreibung. Ja, bei mir kam diese Meldung, dass die also auf keinen Fall, ja, ganz groß in Großschrift wurde, do not install this on Tablets and Honeycomb. Es gilt auch für Nicht-Honeycomb-Tablets, sollte das nicht geeignet sein. Aber offenbar für das Samsung Galaxy Tab funktioniert es, das scheint es offenbar als eben bei denen nicht als Tablet zu zählen. Auch Arcos, wie gesagt, funktioniert ausgezeichnet. Mhm. Oder es werden wirklich dann entsprechend verschiedene Versionen, je nachdem, was für ein Gerät man hat, heruntergeladen. Das kann ja auch sein. Das hatten wir ja schon öfters. Sehr seltsam. Also es gibt nochmal eine Message von Mr. Notches. Wollte dir keinen Schlag verpassen, Mo. Will dich nur motivieren, dich von den Motorola-Geräten abzuwenden und als nächstes den HTC zum Beispiel zu kaufen. Wenn man das routet, kann man auch HTC-Sets weglassen und schnell die neueste Version bekommen. Ja. Danke, Mr. Notches. Wobei, ein bisschen eine Aversie gegen das Routing. Ja, ich weiß nicht, warum. Wir sind keine so großen Routing-Fans, muss man schon sagen. Auch wenn es manchmal, wenn man schon sagen muss, das ist schon genial mit dem Routen, aber irgendwie, ich habe da auch eine Abneigung dagegen. Genau wie du. Aber okay, ich meine, es freut mich echt für dich, dass du das drauf hast. Yep. Mr. Notches, echt klasse, toll, ey, cool. Und ich sag mal, wenn das so geklappt hat, dass auch wirklich alle Funktionen noch da sind, ja, So muss das sein. So muss das sein. Apps der Woche! Jawohl! Du hast gleich zwei! Zwei? Ja. Ja, weil das eine ist ohne das andere ein bisschen schwierig. Okay. Also, ich habe zwei Apps der Woche, wie du das schon sagst. Und jetzt kleine Sekunde, ich muss mir das gerade mal hier noch aufrufen. Und zwar einmal eine App, die heißt Nuclear Data Search. Jetzt denkt ihr, was ist denn das? Das ist hochinteressant. Als allererstes, man kann mit dieser App sich anzeigen lassen, welche Elemente entstehen aus anderen Elementen. Also was passiert jetzt bei einem radioaktiven Zerfall zum Beispiel? Okay. Aber diese App, ich habe die aufgemacht, das ist mir erstmal schlecht geworden. Ich so, was will denn der jetzt? Mit 1000 Zahlen. Habe bisher nur ein Teil des Programms probiert, weil ich noch nicht alles verstanden habe. Also es gibt da auch einen Hinweis auf eine Webseite. Geht da ruhig mal drauf, da ist es vielleicht ein bisschen verständlicher. Man kann also Werte angeben und dann sieht man die einzelnen Halbwertszeiten und, und. Und um das Ganze, wie gesagt, ein bisschen besser zu verstehen, habe ich auch noch die zweite App dabei. Ja. Und zwar eine App, da geht es ums Periodensystem, wo dann bestimmte Elemente erklärt sind. Richtig. Und die beiden zusammen sind durchaus interessant für Leute, die momentan ein höheres Interesse gezeigt haben mit, was passiert eigentlich in einem Atomkraftwerk. Und weil das ist auch hier im Hause, ist es so, dass bei dass die Recherchen bezüglich solcher Dinge extremst gestiegen sind. Ja, ja. Tagen. Glaube ich. Und einiges so, ja, einem mal klar wird, wenn man sich ein bisschen reinarbeitet, insbesondere was die, ja, AKWs in Deutschland betrifft. Ja. Also ich denke, hochinteressant für Leute, die sich ein klein bisschen beschäftigen wollen. Für mal kurz reingucken ist es nichts. Dazu ist ist es zu komplex, ja, das Thema. Also man muss sich damit wirklich beschäftigen. Aber ich denke, es gibt viele, die das zurzeit tun. Ja. Und die können das ja wirklich mal runterladen, die beiden Programme, und sich mal reinarbeiten. Wie gesagt, bisschen deutlicher wird's auf der entsprechend auf der Webseite, die auf dem Android Market verlinkt ist. Weil dort kann man auch mit Werten spielen und sieht dann auch, was da eigentlich gemeint ist, weil manchmal ist die Beschreibung auf dem kleinen Display ein bisschen zu knapp, da weiß man gar nicht, was will der jetzt eigentlich. Und auf der Webseite sieht man dann das Äquivalent dazu und versteht dann auch besser, was da eigentlich verlangt ist. Okay, na gut. Und ich kenne Rio, wirst du es bestimmt ausprobieren. Ja, würde ich schon. Auf jeden Fall eigentlich, ja. Das ist ja genau meine Sache da, ja. Und das werde ich auf jeden Fall machen. Ja, und du hast jetzt was drinstehen. Ich habe was also total Profanes. Ich habe was total Profanes. Also im Vergleich zu deinen Apps ist es jetzt also fast schon, schon Larifari, ja, weil das ist also eine ganz super simple App. Ganz so super simpel ist zumindest im Hintergrund nicht, die funktioniert aber super simpel und so soll es auch sein, denn diese App nennt sich Zipgate und das ist ein Client für die Telefonanschlüsse von eben dieser Firma Zipgate, zipgate.de. Und das war mal sehr erfrischend, was ich da gesehen habe, weil ich stelle ja demnächst, sobald das nächste S kommt, auf Datentarif bei mir komplett um. Dann habe ich aber keine Möglichkeit mehr zu telefonieren. Doch habe ich mit Zipgate und dieser App, denn damit hat man eine normale Festnetznummer. Und diese Festnetznummer ist auch mit dieser App am Handy erreichbar. Das ist natürlich gleich doppelt gut. Einmal hat man eine Nummer für daheim quasi dann und für unterwegs. Und der Anrufer, der zahlt natürlich die Gebühren von einem Festnetzanschluss, als ob er einem ganz normalen Festnetzanschluss anruft und nicht an einem Handy, weil es ist ja auch im Prinzip ein und dasselbe Anschluss, weil es ja über Daten geht. Und also wenn man sich die installiert, dann hat man muss man seine Daten eingeben, seine Login-Daten von Zipgate. Dann erkennt er alle Telefonnummern, die eingetragen sind, wählt man nur die eine aus und dann verbindet sich die App damit und man hat hier eine Telefontastatur und so weiter und kann dann eben anrufen. Es hat zwar eine eigene Kontaktverwaltung, die kann man aber getrost auch ignorieren, denn man kann zumindest jetzt bei 2.2, ob das auch bei anderen Versionen so ist von Android, kann ich jetzt nicht 100% sagen, ich gehe aber mal stark davon aus, denn wenn man nämlich das normale Telefonpad von Android aufruft und wählt da eine Nummer wählen, oder man ruft eben die Kontakte auf, ja, und geht auf Wählen, dann fragt einem Android, mit welcher Applikation man wählen soll. Mit der Standard Android oder eben mit Zipgate. Und dann kann man zum Beispiel auch Zipgate auswählen, wenn man damit immer telefonieren will, so wie ich das machen werde. Dann kann man dann eben auf draufklicken, dass er immer mit dieser App öffnet, dann kommt auch keine Abfrage mehr. Und dann kann man ganz normal aus den Android-Kontakten tatsächlich die Nummer aufrufen, die Nummer wählen, und es wird mit Zipgate verbunden. Sehr, sehr schön. Deswegen ist es auch ganz, ganz einfach. Und genauso einfach ist übrigens, so eine Nummer zu bekommen. Ich hätte es nicht gedacht. Zipgate angemeldet, ja, Daten eingegeben, dann bekommt man Nummern vorgeschlagen. Man kann, glaube ich, aus 50 verschiedenen Nummern kann man, glaube ich, auswählen, die einem am besten gefällt. Hast schon mal eine schöne Nummer ausgewählt, die übrigens auch noch Vanity-Nummer tauglich ist. Und dann bestellt man sich die Nummer quasi, und das, was ich bestellen anhört, das ist ganz, ganz einfach, weil das ist alles kostenlos erstmal, ja, wenn man das Grundpaket nimmt, ist alles kostenlos. Und dann kriegt man eine Mail, kann man auswählen, online überprüfen, dann kriegt man eine Mail, da bestätigt man, dass die Mailadresse stimmt, und zack, die Telefonnummer ist freigeschaltet. Man kann sofort telefonieren, man kann sofort anrufen. Hast du den Dienst eigentlich schon over the air probiert, also ja, nicht über WLAN, sondern über 3G? Selbstverständlich, das habe ich als allererstes probiert. Ich habe auf 3G geschaltet und habe mich anrufen lassen, und tatsächlich hat funktioniert. Weil in der Werbung steht halt hier telefonieren via WLAN, und das hat mich ein bisschen skeptisch gemacht, also, dass da nicht vielleicht irgendwelche von den Anbietern vielleicht irgendwelche Portsperren oder sowas drin sind. Also bei mir hat da drin gestanden, ich habe das auf Englisch stehen, da steht bei mir also auch drin, mit allen 3G und WLAN und 4G. Mhm, allerdings, was wahrscheinlich nicht gehen wird, wird mit Edge oder GPRS gehen. Das wird nicht funktionieren, denke ich. Da ist vielleicht zu wenig Bandbreite vorhanden. Ja. Ist natürlich schwierig, also wenn man in einem Gebiet ist, wo kein 3G-Empfang ist, also UMTS, dann kann man damit wahrscheinlich nicht viel anfangen. Ja, ja, also diese App hat mich fasziniert, dass es so einfach geht, eine Telefonnummer zu bekommen. Klar, anrufen kann man natürlich erst dann, wenn man Geld überwiesen hat. Das ist dann, das Basispaket ist wie so eine Prepaid-Nummer. Man hat kein Guthaben drauf. Man kann sofort angerufen werden. Aber natürlich, wenn man selbst anrufen will, braucht man ein Guthaben drauf. Die Preise findet ihr dann dazu im Internet. Aber 1,79 Cent ist, glaube ich, die Minute aufs Festnetz von dem Ding aus. Das ist, wenn du überlegst, vom Handy aus, ja, schon gut. Außerdem gibt's auch Flatrate-Tarife, mit dem man dann auch dort mit dieser SIP-Geldnummer unbegrenzt telefonieren kann ins Festnetz. Ja. Schaut es euch mal an. Lohnt sich vielleicht. Ich glaube, das war's jetzt, wa? Ja, und wir sind durch. Wir sind tatsächlich durch. Gibt's das? Ja, durch sind wir immer, haben wir ja gesagt. Ne? Ja, wir sind durch. Also, ja gut, das verstehen Leute, die weiter mitwohnen, nicht unbedingt, weil ich glaube, das ist eher ein Begriff, den man hier bei uns kennt. Wir sind durchgedreht. Ja, wir sind durch, okay. Na gut, also dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns erreichen, wenn ihr Fragen habt oder Sachen loswerden wollt zu der Sendung oder vielleicht in der nächsten Sendung auch was wissen wollt oder ein Thema behandelt haben wollt. Über Twitter @AndroidCast, über Facebook kriegt ihr uns über UncastPage und E-Mail uncast@thenetcasts.com, wie immer die Mehrzahl beachten, uncast.thenetcasts.com. Ja. Nein, uncast@thenetcasts.com. Nein, das Thema hintereinander bitte. Genau. Sana ist nämlich die Webseite, und da könnt ihr auch mal drauf gehen. uncast.thenetcasts.com, und auch dort in den Kommentaren zu der Sendung loslegen. Das war's. Ich sag tschüss und übergebe das Wort zum Bau. Tschüss, viel Spaß noch an diesem wunderschönen Sonntag.